Hello, hello, hello, my wonderful friends. Hallo, hallo, hallo, meine wundervollen Freunde. And we are going right back to Romans 8. Wir machen direkt weiter mit Römer 8. We are at verse 24. Wir sind bei Vers 24. Here Paul says, for this is the hope of our salvation. Hier sagt Paulus, denn das ist die Hoffnung unserer Erlösung. But hope means that we must trust and wait for what is still unseen. Aber Hoffnung bedeutet, dass wir auf das vertrauen und warten müssen, was noch nicht zu sehen ist. For why would we need to hope for something we already have? Denn warum sollten wir auf etwas hoffen müssen, das wir schon haben? You know, it's very interesting. Paul talks about the hope is something that's in the future. Es ist sehr interessant. Paulus spricht von der Hoffnung auf etwas, das in der Zukunft liegt. So our salvation has already started, but it is not yet complete. Unsere Erlösung hat also bereits begonnen, ist aber noch nicht vollständig abgeschlossen. Because we have not yet had the complete salvation and redemption of our bodies. Denn wir haben bis jetzt noch nicht die völlige Erlösung und Errettung unseres Körpers. And that's the context that he's talking about. Das ist der Kontext, von dem er hier spricht. When our salvation will be complete, wenn unsere Erlösung abgeschlossen sein wird, there is no more physical limitations. Gibt es keine physischen Einschränkungen mehr. We will not live anymore in a physical body. Wir werden dann nicht mehr in einem physischen Körper leben. We will live in a glorified body. Sondern in einem verherrlichten Körper. Look, hope that is already being seen now is not hope. Schau, Hoffnung auf etwas, das bereits jetzt sichtbar ist, ist keine Hoffnung. That's what he says. If you already see it, why do you need to hope for it? Das sagt Paulus hier. Wenn ihr es doch schon seht, warum hofft ihr denn noch darauf? And I've seen that over and over and over again. Und ich habe es immer und immer wieder gesehen. Christians confuse hope with faith. Dass Christen Hoffnung mit Glauben verwechseln. So they hope for something, but they convince them they are believing for it. Sie hoffen also auf etwas, sind aber überzeugt, dass sie es glauben. And then they are so disappointed because they don't see the result. Und dann sind sie so enttäuscht, weil sie kein Ergebnis sehen. Hope is very important. Hoffnung ist sehr wichtig. But it is faith that will make it a reality in the now. Aber es ist Glaube, der es im Hier und Jetzt Realität werden lässt. Hope always leaves it in the future. Hoffnung sieht etwas immer in der Zukunft. I know that God can heal me. That's in the future. Ich weiß, dass Gott mich heilen kann. Das ist in der Zukunft. I know that one day God will give this to me. That's in the future. Ich weiß, dass Gott mir das eines Tages geben wird. Das liegt in der Zukunft. I know one day God will use me too. That's in the future. Ich weiß, eines Tages wird Gott mich auch gebrauchen. Das ist in der Zukunft. Just like Paul said, that the hope of salvation means that one day it will happen. Genauso wie Paulus sagt, dass die Hoffnung auf Erlösung bedeutet, dass sie eines Tages geschehen wird. But faith is a reality right now. Aber Glaube ist jetzt eine Realität. So if we don't understand the difference between hope and faith, we will often be disappointed. Wenn wir also den Unterschied zwischen Hoffnung und Glaube nicht verstehen, werden wir oft enttäuscht werden. Look what it says in verse 25. Schau, was in Vers 25 steht. So because our hope is set on what is yet to be seen, we patiently keep on waiting for its fulfillment. Weil unsere Hoffnung also auf das gerichtet ist, was noch nicht zu sehen ist, warten wir geduldig auf seine Erfüllung. So every time Paul faces the limitations of his own body, jedes Mal, wenn Paulus mit den Begrenzungen seines eigenen Körpers konfrontiert ist, he reminded himself that one day we will be redeemed from our physical bodies. Dann erinnerte er sich daran, dass wir eines Tages von unserem physischen Körper erlöst sein werden. One day. Eines Tages. You know, and if we think that this is also faith, wenn wir nun denken, dass das auch Glaube ist, our whole life can go by and we're still waiting for that one day. Kann unser ganzes Leben verstreichen und wir warten immer noch auf diesen einen Tag. Because you have to patiently wait until that day will arrive. Denn du musst geduldig warten, bis dieser eine Tag kommt. That's why we have to understand that as long as we are dreaming and hoping that one day it will happen, we're not believing it, we're hoping it. Deshalb müssen wir verstehen, dass solange wir weiter träumen und hoffen, dass etwas eines Tages passieren wird, dann glauben wir es nicht, sondern hoffen es. Now, biblical hope is beautiful and very important. Biblische Hoffnung ist schön und sehr wichtig. Because if it's a biblical hope, one day we will experience it. Denn wenn es eine biblische Hoffnung ist, dann werden wir es eines Tages erleben. Abraham is the perfect example. Abraham ist das perfekte Beispiel. He was always hoping for his son, but he never got it. Er hoffte immer auf einen Sohn, aber bekam ihn nie. But one day he actually moved from hope to faith. Aber eines Tages gelangte er von der Hoffnung zum Glauben. That's when his wife got pregnant. Da wurde seine Frau schwanger. See, I do not believe that God wanted him to wait for more than 10 years. Ich glaube nicht, dass Gott wollte, dass er mehr als 10 Jahre darauf wartete. Because I don't find anything in the Bible that actually proves that. Denn ich finde nichts in der Bibel, was das bestätigt. I believe that he lived in hope. That's why he was waiting for a long time. Ich glaube, dass er in Hoffnung lebte und daher so lange wartete. But one day his hope came to real biblical faith. Aber eines Tages wurde seine Hoffnung zu einem wahren biblischen Glauben. He believed that he is the father of many nations. Er glaubte nun, dass er der Vater vieler Völker ist. And his heart had a true biblical basis for moving from hope to faith. Und sein Herz hatte eine echte biblische Grundlage, um von Hoffnung zu Glauben zu gelangen. What God said gave him a reason and a power to have faith. Was Gott sagte, gab ihm Grund und Kraft dafür, Glauben zu haben. Now the waiting was over. His wife could get pregnant. Jetzt war das Warten vorbei und seine Frau konnte schwanger werden. So ask yourself the question. Also stell dir die Frage. The thing that you think you believe for, do you actually believing that they've been finished to the cross? Das, was du denkst, dass du es glaubst, glaubst du da wirklich, dass es durch das Kreuz bereits vollbracht ist? Or do you believe that one day God in His kindness will make this happen? Oder glaubst du, dass Gott es in seiner Güte eines Tages geschehen lässt? Then you are in hope. Dann lebst du in Hoffnung. So say, Lord, I really hope that one day this will happen, but give me a true word from you for faith. Also sage, Herr, ich hoffe wirklich, dass das eines Tages passiert, aber gib mir ein echtes Wort von dir, damit ich glaube. Hope is incredibly wonderful, but it's always far away. Hoffnung ist unbeschreiblich wunderbar, aber sie ist immer weit weg. Always in the future. Immer in der Zukunft. Once you come to true faith, it's a reality in your heart. Sobald du zu echtem Glauben gelangst, ist es eine Realität in deinem Herzen. And now it will manifest here in your life. Und wird sich jetzt hier in deinem Leben manifestieren. So I'm very glad we have this incredible hope that one day our physical limitations will be gone. Ich bin also sehr dankbar, dass wir diese unbeschreibliche Hoffnung haben, dass unsere physischen Begrenzungen eines Tages nicht mehr existieren werden. And we patiently will wait for this glorious day. Und wir werden geduldig auf diesen herrlichen Tag warten. But our day-to-day life, we don't live by hope, we live by faith. Aber unser tägliches Leben leben wir nicht in Hoffnung, sondern im Glauben. Tomorrow we shall see you. Wir sehen euch morgen. You have a good day. Habt einen schönen Tag.